Andacht vom 31.05.2021, Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Bleib in mir. Als ich heute Nacht aufwachte, war sofort die Kommunikation zwischen meinem Geist und dem Geist Gottes da. Das ist so wundervoll. Der Herr sprach zu mir über Johannes 15. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann redete der Herr zu mir darüber, dass Gottes Herz sich danach sehnt, dass wir alle Frucht bringen. Diesen Wunsch hat Gott für jeden von uns in seinem Herzen. Was ich dich heute lehren will, ist eine Wahrheit. Dass du in deinem Leben fruchtbar bist, ist in Gottes Herz viel stärker da als in deinem Herzen. Gott hat nie die Niederlage für seine Kinder geplant. Ich habe eine Herausforderung für dich. Zeige mir einen Bibelvers im Neuen Bund, der aussagt, wie wir mit Niederlagen umgehen sollen. Es gibt keinen, denn keine Bibelstelle sagt, wir sollen auf Gott vertrauen, während wir Niederlagen erleiden. Schwierigkeiten, ja, durch die werden wir gehen, aber wir sollen keine Niederlage erleiden. Schau, in Römer 8. Paulus redet über viele Schwierigkeiten, Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. In all diesen sind wir mehr als Überwinder. Von Niederlage ist nicht die Rede. Eines Tages kam ein Engel zu mir. Er sagte: Reinhard, wir sind so verwirrt, wenn die Kinder Gottes nicht im Sieg leben, wenn sie Niederlage deklarieren und leben. Ich dachte darüber nach und sprach mit diesem Engel darüber. Er fragte: Warum leben die Kinder Gottes nicht im vollbrachten Werk des Kreuzes? Sogar in den schwierigsten Situationen können wir im Sieg des Kreuzes leben. Wir sollen im Sieg leben und Gott gab uns Engel, die uns helfen sollen. Stattdessen gehen wir durch schwierige Zeiten und entwickeln eine Theologie darüber, wie wir in der Wüste leben können, wie wir harte Zeiten überstehen. Ah, Gott schickt mich gerade durch die Wüste. Woher kommt diese Theologie? Aus dem alten Bund. Schau, was der neue Bund sagt. Wir siegen in Anfechtung, denn unser Sieg ist uns gewiss. Viele Christen aber leben leider anders. Sie gehen von Niederlage zu Niederlage und denken, das sei Gottes Wille. Aber sie haben eins nicht begriffen. Jesus sagt klar in Johannes 15,5: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Leider machen wir hier große Fehler. Erstens, wir glauben das nicht. Oder zweitens, wir wenden es nicht an. Wir sind mit einer Schwierigkeit in unserem Leben konfrontiert. Darauf reagieren wir je nach unserem menschlichen Temperament. Entweder wir laufen davon, das ist eine der schlimmsten Reaktionen, denn wir werden diesem Problem wieder begegnen und nie im Sieg laufen. Wir denken, das Problem ist das Problem. Aber wenn wir dem Problem mit der richtigen Einstellung begegnen, werden wir siegen. Oder wir schieben die Schuld für das Problem immer anderen zu. Das bringt uns auch keinen Sieg. Oder wir sind menschlich sehr stark und überwinden das Problem auf unsere Weise und aus eigener Kraft. Das ist sehr gefährlich, denn dadurch verleugnen wir die Kraft des Werks am Kreuz. Die letzten 40 Jahre bin ich vielen Menschen begegnet, die so gelebt haben und zuletzt so enttäuscht und frustriert waren, weil das buchstäblich dem Kreuz entgegensteht. Wer stark ist, schafft das, aber Schwache versagen dabei ständig. Diejenigen, die weniger Selbstvertrauen oder menschliche Energie haben, verzweifeln daran. Schau, was Paulus sagt. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, denn die Kraft Christi wohnt in mir. 2. Korinther 12, 10. Ich habe einmal zum Herrn gebetet. Debbie nannte das ein sehr dummes Gebet. Das ist schon lange her, als ich so betete. Herr, mach mich zum schwächsten Mann auf der Erde, dass deine Kraft stark wird durch mich. Wie hat Gott diese Bitte beantwortet? Ich erzähle euch jetzt etwas, wovon bisher kaum jemand weiß. Vor etwa 30 Jahren war in unserer Gemeinde ein Gastsprecher. Seine Predigt berührte mich sehr. Nach der Predigt lief Musik, man konnte füreinander beten. Ich saß auf meinem Stuhl und war einfach so dankbar für die Botschaft, die mich berührt hatte. Eine schwache, alte Frau, die stark in Gottes Kraft war, berührte mich an meinen Schultern, um für mich zu beten. In dem Moment wurde ich von meinem Stuhl geworfen. Ich flog 1,5 Meter nach vorne und fiel auf den Bauch. Und ich war gelähmt. Ich konnte nur noch meinen Kopf bewegen. Die Kraft Gottes hielt mich auf dem Boden. Der Pastor und seine Freunde kamen und lachten über mich. Es war verrückt, denn ich konnte nicht aufstehen. Ich lag auf dem Boden und sagte, ich kann aufstehen. Aber ich konnte nicht. Ich strengte mich an, aber mein Körper bewegte sich keinen Millimeter. Eine halbe Stunde lang konnte ich mich nicht bewegen. Dann war ich so voll mit dem Heiligen Geist, ich war wie betrunken. Da sah ich Gott, der mich anlächelte. Und ich erkannte, dass eine sanfte Berührung durch seinen Finger mich total lähmen konnte. Aus dem starken Reinhard wurde in dem Moment ein sehr schwacher Reinhard. Wir versuchen ständig, alles selbst auf die Reihe zu kriegen, anstatt uns auf das vollbrachte Werk des Kreuzes zu verlassen. Es gibt Leute, deren Lebenslage gerade vorteilhaft für sie ist, und Menschen, die mit Nachteilen leben. Aber im vollbrachten Werk des Kreuzes haben alle die gleiche Chance. Schau auf diese Aussage: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Entweder glauben wir Jesus nicht und nehmen ihn nicht ernst, oder wir wenden dieses Wort nicht an. Ich war vor einer Weile im Himmel. Ich sah etwas, was mich schockierte. Als Jesus mich in den Himmel brachte, war es, als wäre ich in der Zukunft. Das ist schwer zu beschreiben, wenn man in der spirituellen Welt nicht lebt, denn dort ist alles ein Jetzt. Also, ich sah viele Pastoren vor Jesus stehen, viele weinten Tränen voller Reue. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nie verstanden, was es bedeutet, er wird alle Tränen abwischen. Denn wie können im Himmel Tränen sein? Aber jetzt habe ich es verstanden. Es werden Tränen der Reue sein. Dort im Himmel fragte ein Pastor nach dem anderen: Jesus, warum bekomme ich keine Anerkennung? Mein ganzes Leben habe ich dir gegeben. Ich habe nur für dich gearbeitet. Jesus antwortete darauf: Tut mir leid, das zählt bei mir nicht. Wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, damit meint er nicht, dass wir ohne ihn überhaupt nichts machen können. Viele Menschen tun tolle Dinge ohne Jesus, ohne Beziehung zu ihm. Aber Jesus meint, am Ende deines Lebens wirst nicht du der Richter über dein Leben sein, sondern ich. Viele Menschen werden dann vor Jesus stehen und denken, sie hätten Großes bewirkt. Aber vor Jesus wird es keinen Wert haben. Zu vielen großen Dingen, die wir tun, wird Jesus nur sagen, tut mir leid. Wie wissen wir, ob wir unsere Daten mit oder ohne Jesus tun? Das ist ganz einfach. Jesus spricht in Johannes 15 von dem, was Paulus lebte und lehrte. Von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Alles, was irgendeinen Wert vor Jesus hat, muss in seinem Herzen geboren sein und nicht in meinem Herzen. Es muss durch seine Kraft getan werden und nicht durch unsere eigene. Wenn du es ohne ihn tun kannst, zählt es im Himmel nichts. Wenn du das, was Jesus möchte, dass du tust, nicht tust, und wenn dann all die Herrlichkeit und das Werk zu ihm zurückkehren, hast du keinen Wert für ihn. Paulus sagt, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Ehre in Ewigkeit. Nur in ihm werden wir realisieren, was er will. So war es heute Morgen in meinem Herzen und in meinem Geist. Ich in dir, du in mir, ich in dir, du in mir. Der Herr sagte, Reinhard, ich möchte, dass du in mir und ich in dir so bleiben, dass unsere Einheit nahtlos ist. Man soll nicht mehr erkennen, wo du anfängst und wo ich aufhöre. Deshalb sagt Paulus, ich möchte nichts wissen außer Christus, der gekreuzigt wurde. Alles andere ist Müll. Die Menschen suchen immer wieder nach Personen, denen sie viel Geld geben, um erfolgreich zu sein. Der Schlüssel zum Erfolg, eine Technik mehr, um glücklich zu sein und so weiter. Hier ist die Technik. Bleibe in ihm und er in dir. Der Herr möchte sich durch dich den ganzen Tag lang ausdrücken. Er möchte nicht, dass du irgendetwas für ihn tust. Er möchte, dass er Dinge durch dich tun kann. Er möchte, dass dein Herz jeden Morgen ruft, Jesus, ich kann nichts für dich tun. Es hat keinen Wert, wenn es nicht von dir kommt. Der Herr bat mich vor einer Weile, eine Woche lang zu fasten. Es sollte eine Zeit wahrer Herzensreinigung sein. Das war eine der schönsten Wochen in meinem Leben, aber auch die schmerzhafteste. Denn ich musste in meinem Herzen Dinge neu ordnen und neu festlegen. Ich musste Buße tun. Unsere Herzen sind so schnell dabei, irgendwelche Weisheiten zu glauben und ihnen zu folgen. Aber hört, bleibt in mir und ich in euch. Und ihr werdet immer Frucht bringen und im Sieg laufen. Wir demonstrieren unser Sein in ihm, indem wir uns ihm total hingeben. Er sagt, der Ast kann nichts tun. Also, wenn du nicht an ihm hängst, ist all dein Tun nichts wert. Wenn wir endlich verstehen, dass wir einfach in ihm verbunden sind, werden wir nicht mehr frustriert sein, sondern in seinem Sieg laufen, auch in Anfechtung. Am Ende dieser Woche schrie mein Herz zum Herrn, lass mich daran denken, wie verdorben ich ohne dich bin. Lass mich immer an deine tiefe Liebe zu mir denken. Er liebt uns nicht, weil irgendetwas Gutes in uns ist, sondern weil er gut ist. Das müssen wir begreifen. Wir müssen in diese radikale Abhängigkeit von ihm kommen, um in seinem Sieg manifestiert zu laufen. Nur wenn wir in ihm bleiben, werden wir Frucht bringen. Am Ende unseres Lebens, wenn die Bücher geöffnet werden, wird er sagen, du warst so fruchtbar, ich danke dir. Und wir werden auf ihn schauen und sagen, Jesus, du warst es durch mich. Doch er wird sich bedanken. Eines musst du verstehen, was vor Menschen wichtig erscheint, zählt vor Jesus nichts. Deshalb lebe im Licht der Ewigkeit. Von Matthäus, dem portugiesischen Übersetzer. Ich meditierte in der letzten Woche über Matthäus 6. Was mich berührte, war, dass wir zuerst das Reich Gottes suchen sollen. Viele Menschen fragten mich schon, wie man zuerst das Reich Gottes sucht. Ich stellte ihnen dann immer einige Fragen. Nach einem kurzen Gespräch kam ich häufig zu dem Schluss, die Menschen wollen Jesus nicht wirklich suchen. Ihr Fokus ist, wie sie ihr eigenes Leben zum Laufen bringen können. Sie backen es in ein nettes Gewand. Sie haben Gott nicht im Mittelpunkt. Ihr Herz will nur das Gute von Gott im Leben sehen. Ich sagte immer, du wirst nie zuerst das Reich Gottes suchen, wenn du nur auf das schaust, was du haben willst. Viele Menschen kommen zu Jesus, sie beweisen ihm, wo sie gut gehandelt haben, Entschuldigung, aber ihr Herz ist ganz woanders. Das ist dann, wo Jesus sagt, tut mir leid, das hat vor mir keinen Wert. Deshalb frage dich, wo ist wirklich die Intention meines Herzens? Suche ich den Herrn für das, wer er ist, oder für das, was ich kriegen kann? Suche ich das Reich Gottes wegen der Ewigkeit oder weil ich dadurch etwas auf Erden erreichen kann? Zumeist sind die Herzen der Menschen nicht von der Ewigkeit eingenommen. Die Menschen wollen und brauchen nur irgendetwas vom Himmel. Ein Auto, ein Haus, einen Job, Heilung, Hilfe in der Familie. Es geht so oft ums Bekommen, nicht ums Sein. Die Menschen verstehen die zentrale Botschaft Jesu nicht. Die Grundbotschaft ist, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Vor seiner Gefangennahme betete Jesus das Gleiche, Johannes 17, 21. Lass sie eins sein, wie wir eins sind, auf dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Der Wunsch Gottes und Jesu war immer, dass wir zentriert sind in ihm. Verbindet eure Herzen aufrichtig mit Gott. Hört auf, euch selbst zu betrügen. Werft die Absichten hinaus, die selbstzentriert sind. Lasst euch ein auf eine Beziehung, in der ihr kennenlernt, wer Jesus ist. Bleibt in Jesus. Er weiß, wer Gott ist. Reinhard schließt ab. Mein Herz brennt dafür, die Menschen zurückzubringen in diese leidenschaftliche Beziehung mit Jesus. Wir verlieren uns so leicht, wir betrügen uns so leicht. Ich möchte jeden Christen ermutigen, in Fasten und Beten zu verharren, nicht um etwas von Gott zu erhalten, sondern um in ihm gefunden zu sein. In ihm, durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Jesus, du bist so wunderbar und schön. Du kamst in diese Welt, um Gott zu verherrlichen. Du hast keine Freude an der Stärke des Pferdes, aber an Menschen, die dir vertrauen. Ich bete um komplette Hingabe für alle Menschen, die hier zuhören, damit die Welt Jesus durch uns sehen kann. Amen.